Wie 14 Jahre zuvor schlug Phil einen anderen Kurs ein. Wird Sal und Jake der Fernseher gefallen? Ja. Ein kurzes Lächeln flackerte im Gesicht des Antwortmanns auf. Beim Gedanken an Jake kam Phil eine weitere Frage in den Sinn. Sie purzelte ihm über die Lippen, bevor ihm dämmerte, dass er die Antwort darauf vielleicht gar nicht wissen wollte. »Wird aus meinem Sohn ein professioneller Baseballspieler?« »Nein.« Der Zeiger der Uhr zog an der 1 vorbei und eilte auf die 0 zu. »Irgendein anderer Profisport?« »Nein.« Das war enttäuschender, als zu hören zu bekommen, dass man ihn nicht bitten würde, für den Senat zu kandidieren. Aber war's verwunderlich? Nein, war's nicht. Die Welt des Profisports war eine Pyramide, und nur diejenigen, die mit beinahe göttlichem Talent gesegnet waren, gelangten an die Spitze. Spielt er fürs College? Das müsste mit Sicherheit in Jacobs Reichweite liegen. Nein. Wie ein Spieler während einer Pechsträhne, der gutes Geld schlechtem hinterherwarf, fragte Phil, »Das Highschool-Team? Bestimmt...« »Nein.« Phil glotzte den Antwortmann verwirrt an und war allmählich besorgt, geradezu verängstigt eigentlich. »Frag nicht«, dachte er, und einer der Lieblingssprüche seiner Mutter fiel ihm ein, »Sieh niemals durch ein Schlüsselloch, es wird dich nur quälen.« Der Zeiger auf der Uhr des Antwortmanns erreichte die Null und ließ ihr rasselndes Klingeln ertönen, kurz bevor Phil seine letzte Frage stellte. »Ist mit meinem Sohn alles in Ordnung?« »Tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. Sie waren ein bisschen zu spät, nur Phil.« »War ich das?« »Keine Antwort, natürlich nicht. Die Zeit war abgelaufen.« »Na schön, das war ich wohl. Aber ich möchte noch einmal. Das darf ich doch, oder?« Keine Antwort, also gab Phil sie sich selbst. »Ich darf, natürlich darf ich. Auf der Tafel steht nichts von nur einmal 3 Minuten.« Er neigte den Kopf und zog die $100 hinter dem Führerschein hervor. »Warten Sie kurz. Okay, hier haben wir's.« Er hob den Kopf und sah, dass auf den kleinen Tafeln auf einmal 3 Minuten $200 und keine Antwort gratis stand. »Augenblick mal«, sagte er, »das hat da eben noch nicht gestanden, das ist Betrug.« »Wie zuvor, oder jedenfalls fast«, sagte der Antwortmann, »Sie haben sich vielleicht selbst betrogen.« Woraufhin sich der Antwortmann, wie zuvor, wie auf Schienen irgendwie nach hinten zurückzuziehen begann, der fahle Grauschleier breitete sich aus. Phil kämpfte ohne Erfolg gegen die Ohnmacht an. Er kam hinter dem Steuer seines Buicks zu sich und hörte, wie jemand gegen die Beifahrerscheibe klopfte. »Dad, Dad, wach auf!« Er schaute sich um und wusste zunächst nicht, wo er sich befand oder welche Uhrzeit an welchem Tag war. Dann sah er, wie sein Sohn zu ihm hereinspähte. Sein Freund Harry Washburn stand neben ihm und beide trugen die gleiche Red Sox-Kappe. Das holte Phil ins Hier und Jetzt zurück. Nicht 1937, sondern 1951. Kein junger Mann, auf dessen Jura-Diplom die Tinte gerade erst getrocknet war, sondern ein Kriegsveteran, der in dieser Region von New Hampshire ein so bedeutender Mann war, dass er als möglicher Anwärter auf einen Sitz im US-Senat gehandelt wurde. Ein Ehemann, ein Vater. Er beugte sich hinüber und öffnete die Beifahrertür. »Hey, Kleiner, ich bin anscheinend eingedöst.« Das interessierte Jake nicht. »Wir haben den Bus verpasst, weil wir hinter der Schule ein paar Bälle geworfen haben. Kannst du uns nach Hause bringen?« »Ah, und was hättet ihr gemacht, wenn ich nicht hier vorbeigekommen wäre?« »Wir wären natürlich gelaufen«, sagte Jake, »oder mit Mrs. Keene gefahren, die ist richtig nett.« »Und hübsch«, ergänzte Harry. »Na, hüpft schon rein. Ich habe in North Conway was besorgt, was euch Jungs gefallen konnte.« »Echt?« sagte Jake. Nachdem Harry nach hinten geklettert war, setzte er sich auf den Beifahrersitz. »Was denn?« »Werdet ihr schon sehen.« Phil blickte zu der Stelle, wo der Tisch und der Schirm des Antwortmanns gestanden hatten. Er schaute in seine Brieftasche und sah den Hunderter klein zusammengefaltet hinter dem Führerschein. Falls das Ganze kein Traum gewesen war, und davon war er fest überzeugt, musste der Antwortmann ihn dorthin zurückgesteckt haben. Vielleicht habe ich ihn auch selbst zurückgesteckt. Er fuhr nach Hause.